erste systematische Grabung, die auch den Beginn der minoischen Archäologie markiert, fand 1900 durch den Archäologen Arthur Evans statt. Arthur Evans hat jahrelang in Knossos gearbeitet, am wichtigsten Fundort dieser Kultur. Er hat mit seiner Arbeit nicht nur diesen Ort, sondern auch die gesamte minoische Archäologie geprägt. Es ist hier festzuhalten, dass die Anlage von Knossos das zentrale Thema der vorliegenden Arbeit ist. Ich habe in diesem Falle nicht nur die Möglichkeit, aus erster Hand zu berichten. Man wird wohl auch kaum jemals bei einer anderen Grabung eine derartig vollständige Aufeinanderfolge der Objekte finden. Nach jahrzehntelanger Arbeit hat Evans sein monumentales Buch The Palace of Minos, der Palast von Minos, in Knossos veröffentlicht, ein fünfbändiges Werk. Und in diesem Buch legte Arthur Evans eine gesamte Synthese über die Geschichte, nicht nur von Knossos, sondern auch von der minoischen Kultur. Und ich muss zugeben, dass wir immer noch von diesem schweren Erbe von Arthur Evans nicht ganz befreien können. Die Abfolge der einzelnen Schichten, auf der ja mein ganzes System der zeitlichen Einordnung basiert, ist zudem in dieser Anlage durchgängiger und kompletter vertreten als irgendwo sonst. Sie geht ohne Unterbrechung zurück bis ins Neolithikum. Das Problem ist, dass, zumindest für uns, für die Nachfolger, dass Evans fast alle Fragen gestellt hat, die man zur minoischen Kultur hätte stellen können. Er hat wirklich alle Fragen gestellt. Er hat auch alle Fragen beantwortet. Sehr viele seiner Antworten sind falsch, aber man muss ihm anerkennen, dass er als Einziger die Möglichkeit hatte und auch diese Eigenschaft, diese Kultur sehr umfassend zu betrachten. This is the cupbearers, the workers of the palace. Something like this, for example, the price is 6 €. 6 € für das Porträt eines minoischen Prinzen. 4 für den Diskus von Phaistos, die Scheibe mit den geheimnisvollen Schriftzeichen. Es sind moderate Preise, die die Souvenirverkäufer an der Zufahrtsstraße zur Ausgrabungsstätte von Knossos verlangen. Die Konkurrenz ist groß. Ein Andenkenladen reiht sich hier an den anderen. Das Freilichtmuseum ist eine der größten Sehenswürdigkeiten auf der Insel Kreta. Jedes Jahr besuchen Hunderttausende von Touristen die Ruinen der gigantischen Anlage, deren Anfänge bis ins 7. Jahrtausend vor Christus zurückgehen und die über 5000 Jahre lang bestand. Erbaut wurde sie von Minoern, den Begründern der ersten Hochkultur Europas. Einst herrschte auf Kreta der mächtige König Minos. In seinem Palast befand sich ein Labyrinth, in dem ein Ungeheuer hauste, halb Stier, halb Mensch. Jedes Jahr mussten die Athener 7 junge Männer und 7 junge Frauen nach Kreta senden, die auf Befehl des Minos ins Labyrinth geschickt und dem schrecklichen Minotaur zum Fraße vorgeworfen wurden. Nur in der griechischen Sage überlebte die Erinnerung an das sagenhafte Reich der Minoer, jener Großmacht, die einst weite Teile der Ägäis beherrschte. Jedoch nach ihrem Untergang um etwa 1200 vor Christus fast völlig in Vergessenheit geraten war. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Wiederentdeckung. Ausgelöst unter anderem durch die Erfolge des Archäologen Heinrich Schliemann bei seiner Suche nach dem antiken Troja. 1878 grub der kretische Privatgelehrte Minos Kalokairinos in Knossos nach minoischen Überresten und legte binnen kurzer Zeit 2 Räume eines Palastes frei. Später kaufte der britische Archäologe Arthur Evans das ganze Gelände. Für ihn wurden die Ausgrabung und der Wiederaufbau des antiken Palastes zum Lebenswerk. Es gibt vieles zu sehen. Ein Kanalisationssystem, sehr, sehr fortgeschritten für die damalige Zeit, mit offenen Wasserleitungen für das Regenwasser. Für das Abwasser des Palastes, auch eine Trinkwasserleitung, denn das Trinkwasser dieses Palastes war Quellwasser aus Quellen auf einem Berg 10 Kilometer von hier entfernt. Lili Maltesaki ist eine der offiziellen Guides, die durch das Gelände des Archäologischen Freilichtmuseums von Knossos führen. Tonrohre, die haben eine konische Form. Sie passen sehr, sehr gut aneinander, Druckwasserleitung. Und eine Toilette hat man hier entdeckt und ausgegraben in diesem Palast, in dieser Ausgrabung. Die älteste von Europa aus dem 17. Jahrhundert vor Christus. Mit Wasserspülung, mit Isolierung, mit Spülbecken, mit einem perfekten Kanalisationssystem. Wir haben vor uns eine andere Welt, wenn man diese Ausgrabung besichtigt. So der Thronsaal, besonders interessant mit dem originalen Thron des Königs des Palastes, die Vorratsräume, denn diese Paläste, die wurden für mehrere Zwecke benutzt. Nicht nur die Wohnung einer Familie oder Verwaltungszentrum, sondern auch Handels-, Wirtschaftszentrum, Kultzentrum. Ist wirklich sehr interessant, ja. Thronsaal, Baderaum der Königin und Halle der Doppeläxte. Räume, Gänge und Wandmalereien bieten den Besuchern ein anschauliches Bild vom einstigen Leben im minoischen Königspalast. Dieses Bild ist allerdings in keiner Weise durch wissenschaftliche Belege abgesichert, sagt Diamantis Panayotopoulos, Professor für Archäologie an der Universität Heidelberg. Was die Besucher heute in Knossos sehen, ist eigentlich nicht der minoische Palast, sondern der Palast von Arthur Evans. Alles, was man eigentlich sieht, sind architektonische Teile, die von Evans mit sehr viel Zement rekonstruiert wurden. Archäologische Basisarbeit im 21. Jahrhundert. Im Studienzentrum des Instituts für Ägäische Vorgeschichte in Pachia Amos, einem kleinen Städtchen an der schmalsten Stelle von Kreta im Osten der Insel, kommen Studenten, Forscher, Restauratoren und Grabungstechniker aus aller Welt zusammen. Vor dem Gebäude mit den grünen Fensterläden erstreckt sich ein Freigelände, das zum Teil überdacht ist. Auf großen Tapeziertischen sind in schöner Ordnung rote Tonscherben ausgebreitet. Daneben wird an mehreren Becken gewaschen, geputzt, gesiebt. Nichts darf verloren gehen. Noch kleinste Stückchen könnten sich als großer Schatz entpuppen. Als Teilchen jener handtellergroßen Elfenbeinfigürchen womöglich, wie sie sich im Schutt von Knossos und Palaikastro fanden. Jedes Jahr kommt etwas Neues aus der Kretzenerde heraus und werden auch sicherlich in der Zukunft sehr viele Überraschungen erleben. Was ich am eindrucksvollsten finde, ist das Gesamtbild dieser Kultur. Die Eleganz der Bauten und Artefakte, die auch heute noch den modernen Betrachter sofort ansprechen. Filigraner Goldschmuck, geschliffene Edelsteine, Tonfigürchen und bunt bemalte Vasen. Die zahlreichen Kostbarkeiten aus minoischer Zeit, wie sie in den Museen von Chania und Heraklion zu bewundern sind, erzählen von einer kosmopolitischen Kultur, die Handelsbeziehungen bis nach Ägypten pflegte. Die eindrucksvollen Zeugnisse für diese engen Kontakte sind die Darstellungen von minoischen Gesandtschaften, die sehr wahrscheinlich der minoische König oder mehrere minoische Könige an den ägyptischen Hof geschickt haben. Man sieht in ägyptischen Gräbern Gesandtschaften von Minoern, die kostbare Geschenke für den Pharao tragen. Und wir wissen aus einer Kombination von bildlichen und schriftlichen Zeugnissen, alle aus Ägypten, dass diese Gesandtschaften sehr hoch geschätzt wurden. Und die Ankunft der Minoer mit Geschenken am ägyptischen Hof war ein großes soziales Ereignis, an dem sehr gerne nicht nur der ägyptische König, sondern auch viele seiner Hofbeamten anwesend waren. Kein Wunder. Angesichts der kostbaren Geschenke, die die elegant gekleideten und frisierten Besucher mitbrachten. Die Keftiu, wie die Minoer nach dem ägyptischen Namen für Kreta im Land der Pharaonen bezeichnet wurden. Von wem aber wurde Kreta in minoischer Zeit regiert? Hatten auch die Keftiu womöglich eine Art Pharao? Für den Engländer Sir Arthur Evans, inzwischen vom König für seine Verdienste geadelt, war die Sache klar. Auch die Minoer hatten natürlich einen King und eine Queen, König und Königin. Zumindest was die Diktion angeht, ist man bis heute dabei geblieben, auch wenn noch immer die eindeutigen Belege dafür fehlen. Wir sprechen von den Königen, weil wir Megastrukturen haben, die wir als Paläste bezeichnen. Aber wir müssen auch zugeben, dass wir in den minoischen Bildern keine Könige finden können. Das ist ein riesiges Problem. Was vor allem auffällt, sind Gruppen von Frauen oder Männern, die bei irgendeiner Tätigkeit, in der Regel eine zeremonielle Tätigkeit, dargestellt sind. Wir sehen auch Frauen, die als Respektpersonen sitzen und etwas empfangen, viel seltener Männer. Aber auch in diesen Fällen ist es nicht sicher, ob wir mit Königen oder Königinnen zu tun haben. Es ist eher wahrscheinlicher, dass sie Gottheiten sind. Allerdings, wenn man von der palatialen Architektur ausgeht, von diesen riesigen Gebäuden, die wir konventionell als Paläste bezeichnen, müssen wir davon ausgehen, dass es eine königliche Elite und daher auch einen König gegeben hat. Kleine Knöchelchen kommen zum Vorschein, ganz winzige kleine Perlen kommen zum Vorschein, Samenkörnchen kommen zum Vorschein, lauter solche Dinge, die einem ein bisschen mehr Einblick verschaffen in das Leben der Leute, das praktische Leben. Während die Landschaftsarchäologin Sabine Beckmann ihre Doktorarbeit verfasste, ging sie im Studienzentrum in Pachja Amos aus und ein. Die Deutsche erforscht seit langem in ihrer Wahlheimat Kreta das Leben der minoischen Bergbevölkerung. Nicht weit entfernt von Pachja Amos hat sie in den Bergen von Krustas einen minoischen Landschaftspark eingerichtet, in dem Besucher zwischen Relikten der alten Kultur wandern können. Neben Mauerresten, die sich kilometerlang dahinziehen, beeindrucken vor allem zwei gigantische Natursteinbassins, die vermutlich als Zisternen dienten. So, jetzt kommen Sie mal rein. So wie die traditionellen Häuser. Es gab keine Fenster, es gab Lüftungsöffnungen. Auf ihrem Privatgrundstück hat Beckmann mit alten Techniken ein kleines minoisches Wohnhaus errichtet. Der einstöckige Bau umfasst etwa 10 Quadratmeter. Eine Holztür, Wände aus Lehmziegeln, darauf das Dach, quergelegte Holzbalken, die mit einer Schicht Lehm abgedeckt wurden. Alles in allem eine erstaunlich stabile Konstruktion, die auch schon die erste für Kreta typische Bewährungsprobe hinter sich hat. Unser Häuschen hier hat ein halbes Jahr, nachdem wir es gebaut hatten, auch ein Erdbeben Stärke Richter 6,2 erlebt. Und es ist nur ein einziger Riss oberhalb der Tür, also tatsächlich da, wo man es logisch erwarten würde, wo die Baumasse am geringsten ist, zwischen Tür und Dach. Der ganze Rest hat absolut keine Risse, kein gar nichts durch dieses Erdbeben erfahren. Vorbilder für den Bau fand die Forscherin in den Ausgrabungen von Phaistos, Malia und Katosakros, wo allerdings nur noch Reste der alten minoischen Gebäude vorhanden sind. Anders ist es in Akrotiri auf Kretas Nachbarinsel Santorin. Dort war im 17. oder 16. Jahrhundert vor Christus bei einem verheerenden Vulkanausbruch eine ganze Stadt verschüttet worden. Die Ausgrabung dieses minoischen Pompeji hat, wie wohl noch lange nicht abgeschlossen, der Forschung mittlerweile zu zahlreichen neuen Erkenntnissen über die Lebensweise der Minoer verholfen. Das sieht nach nicht viel aus, ist aber eine vollständige Mahlzeit. Sabine Beckmann hat für die Besucher gekocht. Es gibt Minoisch. Wir wissen natürlich nicht wirklich genau, was die Minoer gegessen haben. Wir wissen das, wovon sie Spuren nachweisen lassen. In der Keramik oder in den archäobotanischen Resten, die sich finden bei Ausgrabungen. Was man dabei immer wieder findet, sind die alten Getreidesorten. Deswegen habe ich hier ein Brot gemacht, das ist aus Einkorn. Das ist so eine Art Knäckebrot, ein ganz flaches. Man kann es wunderbar auch als Löffel verwenden. Dann gibt es den Käse, der natürlich dazu gehört, wenn jemand Landwirtschaft betreibt, dazu gehört die Joghurt und die guten Kräuter, die sind da drin. Dann, was auch immer wieder gefunden wurde, sind die Linsen. Klassischerweise kommt Essig rein. Und ich habe auch ein paar Weinblätter mit gekocht und diese Weinblätter mit in dieses Püree mit reingetan. Oliven, Joghurt, Gemüsepüree, Getreide, Käse und Früchte. Den Kreta-Besuchern kommen die minoischen Köstlichkeiten merkwürdig vertraut vor. Dazu Diamantis Panayotopoulos. Ich denke, dass zumindest in den bergigen Regionen nicht sehr viel sich geändert hat seit minoischer Zeit. Die wirtschaftliche Grundlage dieser Leute sind Schafe, Ziegen und natürlich auch Ackerbau. Sie leben in einfachen Häusern, in einem direkten Kontakt zur Natur. Die meisten von ihnen respektieren auch die Natur, weil diese Natur ihre wirtschaftliche Grundlage ist. Sie produzieren die gleichen Produkte wie in minoischer Zeit. ihre Ernährung ist auch nicht sehr unterschiedlich. In einigen Bergenregionen können wir daher, denke ich, auch die minoische Lebensweise sehr gut fassen. Und das, was wir jetzt machen wollen mit unseren neuen Methoden, mit einer sehr engen Kooperation mit den Naturwissenschaften, ist das auch zu belegen. Auf diesem Gebiet also bringen die modernen Forschungsmethoden profunde Erkenntnisse. Weitaus schwieriger wird es im Bereich des geistigen und religiösen Lebens. Natürlich hat Arthur Evans auch zu diesem Bereich geforscht und seine Erkenntnisse schriftlich festgehalten. Matriarchalisch ausgerichtet sei die Kultur gewesen, durch und durch friedlich, das sehe man schon an den Bildern. Tatsächlich dominieren auf minoischen Wandmalereien, Keramiken und den zahlreichen erhaltenen Siegelabdrücken fast ausschließlich friedliche Themen. Die ersten Archäologengenerationen haben genau diesen Fehler begangen, diese Bilder zu glauben, daraus zu schließen, dass die Minoer so eine Art Blumenkinder der Antike gewesen sind. Wir sind mit unseren Interpretationen etwas vorsichtiger und ich denke, diese Bilder erzählen nicht die ganze Geschichte. Wir wissen mittlerweile, dass sie genauso wie die anderen Völker im östlichen Mittelmeer durch kriegerische Konflikte expandiert haben, dass sie die einfache Bevölkerung ausgebeutet haben. Es gibt eigentlich kein stichhaltiges Indiz, dass sie tatsächlich ein friedvolleres Volk waren als die anderen Völker der Antike. Evans Wunschkonstruktion geriet spätestens im Jahr 1979 ins Wanken. Damals gruben Archäologen in der Nähe von Knossos einen minoischen Tempel aus, der im 17. Jahrhundert vor Christus von einem Erdbeben zerstört worden war. Sie entdeckten in den Trümmern die Überreste von 4 Menschen. 3 von ihnen waren, das war an der Stellung der Körper deutlich erkennbar, durch den Einsturz des Gebäudes ums Leben gekommen. Der 4. aber war, das konnten Gerichtsmediziner nachweisen, zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Sein Blut befand sich vermutlich in den großen Gefäßen, die vor dem Kultbild des Tempels gefunden wurden. Die Forscher kamen zu dem Schluss, der Mann sei Opfer eines grausamen Rituals geworden, dem das Erdbeben ein noch grausameres Ende bereitet hatte. Es ist ein Befund, der in seiner Interpretation problematisch bleibt. Es gibt einige Indizien, die darauf hinweisen, aber es ist nicht sicher. Was für mich allerdings das Interessanteste ist, ist die Tatsache, dass man diese 4 Individuen nach der Zerstörung des Gebäudes dort gelassen hat, und zwar unbestattet. Das kann ich überhaupt nicht erklären, weil ich davon ausgehe, dass ihre soziale Gruppe noch am Leben war und noch in dieser Region lebte, auch nach dem Erdbeben, das dieses Gebäude zerstörte. Und es ist für mich unvorstellbar, dass man sie einfach vergessen hat oder dass man nicht wusste, dass sie dort drin waren. Und ich denke, es ist vor allem diese Tatsache, die Tatsache, dass man 4 Tote in einem kleinen Tempel unbestattet ließ, der wichtigste Hinweis, dass in diesem Gebäude etwas Schreckliches passiert ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Ort zu einem Tabu geworden ist. Vielleicht tatsächlich der Ort eines Verbrechens, ein Ort, den man eigentlich nicht mehr betreten dürfte. Es bleibt jedoch ein Rätsel, wie so vieles, was die minoische Kultur betrifft. Das größte Problem für die Wissenschaft ist, dass wir ihre Schriften nicht entziffern können. Wir kennen mindestens 2 Schriftsysteme. Es sind einige Texte, die wir haben, allerdings ohne sie lesen zu können. Das Einzige, was wir haben, sind ihre Bilder, und zwar ein sehr reicher Bestand an Bildern, ihre Artefakten und auch ihre Bauten. All das bietet keine ausreichende Basis, um die Ursachen für das relativ abrupte Ende dieser großen Kultur um das Jahr 1200 vor Christus definitiv zu klären. Fest steht, dass damals die Paläste von Knossos und Chania von fremden Eindringlingen zerstört wurden. Kurz zuvor war Kreta von mehreren heftigen Erdbeben heimgesucht worden. Viel schlimmer aber waren, mit höchster Wahrscheinlichkeit, die Spätfolgen des gigantischen Vulkanausbruchs auf der benachbarten Insel Santorin. Letztendlich, sagt Diamantis Panayotopoulos, war es wohl diese Naturkatastrophe, mit der das Ende der minoischen Palastkultur eingeläutet wurde. Es ist ziemlich sicher, dass dieser Vulkanausbruch einen Verfallsprozess einleitete, weil dieser Vulkanausbruch sicherlich auch schwere klimatische Folgen gehabt haben müsste. Nach einer Reihe von schlechten Ernten kann man sich vorstellen, dass auch ein sehr stabiles soziales oder politisches System sehr stark gefährdet ist. Wir gehen davon aus, dass diese Kette von Ereignissen, der Vulkanausbruch, dann klimatische Veränderungen, wirtschaftliche Probleme, soziale Unruhen, eine politische Krise, eventuell auch zusammen mit anderen Faktoren, vielleicht auch ein oder mehrere Erdbeben, innere Auseinandersetzungen zum Ende der palatialen Kultur auf Kreta geführt haben. Doch bis heute bleiben wichtige Fragen offen. So ist bekannt, dass die minoische Elite schon vor dem Ende von Knossos von Festlandgriechen, den Mykenern, überlagert wurde. Diese übernahmen offenbar einige kulturelle Errungenschaften der Minoer, wie etwa die Schrift und Teile des Verwaltungssystems, die sie dann weiterentwickelten. Doch welche Rolle spielten die Mykener beim Ende der kretischen Palastkultur um 1200 vor Christus? Gehörten sie womöglich gar zu den Zerstörern? Tatsache ist, fast zeitgleich mit den Minoern gingen auch die Mykener unter, auf Kreta wie auf dem Festland. Und sie waren nicht die einzigen. Unter den Kulturen des östlichen Mittelmeers fand in jener Zeit ein großer, rätselhafter Showdown statt. Troja wurde ebenso zerstört wie das Reich der Hethiter. Nur Ägypten überstand das gewaltsame Ende der alten großen Bronzezeitkulturen. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie hörten Die Minoer, das rätselhafte Volk Kretas von Carola Zinner. Es sprachen Friedrich Schloffer, Beate Himmelstoß und Carsten Fabian. Ton und Technik Sieglinde Herrmann, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.